dann, glaube ich, einfach mal anfangen. Ist ja schon ein bisschen über der Zeit, wie wir eigentlich angekündigt haben. Aber schön, dass ihr zahlreich erschienen seid und den Raum hier auch mit uns ausfüllt. Ja, willkommen im Kiezhaus Agnes Reinhold. Willkommen von Hände weg vom Wedding, Stadtteilgruppe im Wedding. Genau, vielleicht erstmal so ein bisschen zu den Räumen hier ganz kurz. Also wir finden uns hier, wie gesagt, in den Räumen des Kiezhaus Agnes Reinhold. Das ist eine Art Nachbarschaftszentrum, was wir halt auch mit initiieren. Das lebt von Fördermitgliedschaften und besteht seit 2018, September. Und will auch weiterhin für solche Veranstaltungen wie heute Abend, aber auch für regelmäßige Angebote irgendwie zur Verfügung stehen. Daher seid ihr auch ihr aufgerufen, irgendwie, wenn ihr Lust habt, euch einzubringen und selber auch das Projekt unterstützen wollt, gerne Fördermitglieder zu werden. Genau, zu Händeweg vom Wedding selber vielleicht. Also wir sind eine Stadtteilgruppe, die sich gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung im Bezirk Wedding einsetzt. Wir organisieren seit 2012 auch die antikapitalistische Walpurgisnacht-Demonstration, jedes Jahr am 30. April. Und versuchen auch mehr irgendwie auch in der Nachbarschaft irgendwie eigene Räume zu gestalten, zu intervenieren in gesellschaftlichen Prozessen und versuchen auch uns selber irgendwie dort ansprechbar zu machen, für die Nachbarschaft da zu sein, als Nachbarin selber, um hier so eine Räume der Solidarität zum Beispiel auch aufzubauen. Wir haben jeden Monat auch einen Tresen im Café Kralle, dort seid ihr auch herzlich eingeladen, wenn ihr kommen wollt. Und wir haben heute einfach mal, wie wir es jetzt schon seit, glaube ich, Anfang des Jahres irgendwie gesagt, dass wir kämpfende Belegschaften, aktive Betriebsratsmitglieder und Vorstände sozusagen hierher holen, einladen, mit ihnen ins Gespräch kommen und so einen Austausch machen über, wie Kämpfe führen in der Lohnarbeit, auf Arbeit selber, wie in Kontakt kommen mit Kollegen, wie sich wehren halt irgendwie gegen Ausbeutung, Leiharbeit und die täglichen Schikanen, denen wir irgendwie auf Arbeit begegnen. Genau, deswegen haben wir heute einfach gedacht, wir laden aktive Kolleginnen von der CFM ein, die größte Tochterfirma der Charité Berlin, um über den Arbeitskampf zu berichten, über den Prozess halt irgendwie in der Organisierung auf Arbeit, worum geht es eigentlich dort, was hat es eigentlich auf sich mit dieser Eingliederung, Ausgliederungsgeschichte, was ist der TVÖD eigentlich, und einfach mal zu thematisieren, wer letztendlich auch unter der Sparpolitik halt irgendwie auch des Berliner Senats letztendlich zu leiden hat und wie damit umzugehen ist. Und wie können wir auch als Nachbarin solche Kämpfe unterstützen in den Kiezen selber, zusammen mit unseren Nachbarinnen, die vielleicht auch in diesen Bereichen oder in diesen Branchen auch tätig sind. Genau, dazu haben wir heute den Sascha hier, der uns gerne etwas davon erzählen möchte. Würde ich einfach bitten, nach vorne zu kommen. Ich weiß nicht, ihr habt ja vielleicht auch schon ein bisschen was gehört. Irgendwie, es gab bei dem Portal LabourNetTV auch eine Menge Videoberichte zu den Kämpfen rund um die Charité. Wer es noch nicht kennt, ist auf jeden Fall mal zu empfehlen, sich da einen Einblick zu verschaffen. Aber vielleicht kann Sascha einfach mal aus erster Hand berichten, was ist los, worum geht's und wo geht's hin? Also, CFM ist ja die Tochterfirma der Charité. Die ist ja damals unter dem rot-roten Senat beschlossen worden, um Tarifflucht zu begehen, um Löhne zu drücken und prekäre Arbeitsverhältnisse, sag ich mal, einfach zu schaffen. Und die CFM wurde 2006 gegründet und es gibt Mitarbeiter, die 2006 dort angefangen haben mit einem Stundenlohn von 5,25 Euro bis 6 Euro. Ich selber habe in der CFM angefangen im März 2008, habe einen Stundenlohn gehabt von 7 Euro brutto. War unterhaltsverpflichtet, habe unterm Strich am Monatsende 950 Euro netto gehabt und konnte davon noch nicht mal leider meinen Unterhalt an mein Kind zahlen. Wir haben an der CFM eine Dreiklassengesellschaft, auch was die Lohnstruktur betrifft. Und zwar muss man sich das so vorstellen, die CFM hat ungefähr 3200 Beschäftigte. Davon sind 400 bis 450 Beschäftigte aus dem Mutterkonzern an die CFM verliehen worden. Und selbst innerhalb der CFM haben wir Lohnunterschiede von den Mitarbeitern bis zu 1000 Euro brutto, wo der Kollege neben mir steht und 1000 Euro brutto mehr kriegt, weil die einfach schon länger im Unternehmen sind. Und zwar wurde die CFM damals gegründet mit privaten Anteilseignern. 51% hat die Charité, das Sagen. 49% waren die privaten Anteilseigner Warmed, Dussmann, Hellmann und Logistik. So, und 2011 sind wir das erste Mal in den Arbeitskampf gegangen, weil wir einfach von diesen mickrigen Löhnen nicht leben konnten. Und wir mussten damals fast 90 Tage erstmal durchstreiken, um den Arbeitgeber an den Verhandlungstisch zu zwingen. Der Arbeitgeber hat sich damals hingestellt und hat gesagt, solange wie er in dem Unternehmen ist, wird es mit ihm keinen Tarifvertrag geben. So, und wie gesagt, dann gab es damals, 2011, lediglich den Mindestlohn von 8,50 Euro, den man politisch gewollt, sag ich mal, als Vorzeigeobjekt, sag ich mal, früher durchgezogen hatte, als er draußen gesetzt war. Und die Beschäftigten hatten aber zu ihren rein Bruttolöhnen auch noch Nebenabreden, wo der Arbeitgeber den Beschäftigten eine sogenannte Gesundheitsprämie, Anwesenheitsprämie bezahlt hat. Das kann man sich so vorstellen, du hast einen Bruttobetrag von 150 Euro bekommen und die Beschäftigten waren gezwungen, krank zur Arbeit zu kommen, um nicht Lohnabzug zu bekommen von dieser Anwesenheitsprämie. Weil pro Krankheitstag hat man dir 15 Euro brutto abgezogen. Und sprich, nach 10 Tagen Krankheit war praktisch diese Prämie weg. Und ich habe mir damals 2015 das Thema auf der Fahne geschrieben und habe das in der Politik skandalisiert, weil wir gesagt haben, es kann nicht angehen, dort wo Beschäftigte dafür Sorge tragen, dass Patienten gesund werden, dass die sich noch, sag ich mal, krank zur Arbeit schleppen müssen, nur weil sie, sag ich mal, diese 150 Euro Prämie im Monat praktisch brauchten, um, sag ich mal, den Monat, sag ich mal, zu überleben. Und das haben wir auch sehr erfolgreich umgesetzt. Das hat dann auch dazu geführt, dass der Arbeitgeber Anfang 2016 diese Anwesenheitsprämie abgeschafft hat und hat den Beschäftigten das so verkauft als vorzeitige Lohnerhöhung. Die Beschäftigten haben sich natürlich, sag mal, darüber gefreut, weil die konnten ab 01.01.2016 zu Hause bleiben ohne Lohnabzug. Und das war natürlich, sag ich mal, ein sehr großer Erfolg gewesen, weil wir das eben durch Öffentlichkeitsarbeit und politisch sehr skandalisiert haben bei der Linken und bei der SPD. Weil wir haben gesagt, gerade im Krankenhaus hat mit Daseinsvorsorge zu tun. Und zum Beispiel die Reinigungskräfte bei uns, da ist folgendes Problem, wir haben ungefähr 800 Reinigungskräfte. Die Reinigungskräfte werden im Schnitt so mit 30 Stunden eingestellt und man hat den Beschäftigten in der Reinigung im Arbeitskampf 2016, 17 und 18 eine zeitliche Stundenaufstockung befristet, sag ich mal, mehr gegeben. Weil der Arbeitgeber genau wusste, die Leute waren darauf angewiesen auf dieses Geld und haben so praktisch die Leute in Schacht gehalten und dadurch haben die sich natürlich, sag ich mal, nicht getraut zu organisieren und zu kämpfen. Und diese, sag ich mal, haben wir damals auch durchbrochen, weil die Leute sich dann einfach auch nicht mehr dazu hinreißen lassen haben, so eine befristete Stundenaufstockung, sag ich mal, abzuschließen. Weil man muss sich das ja so vorstellen, die Leute müssen ja jeden Monat zum Amt gehen und, sag ich mal, Hartz IV aufstocken. Und die haben natürlich jede Überstunde mitgenommen, die sie mitnehmen konnten, weil die haben ja gesehen, ich verdiene Geld. Und unterm Strich, sag ich mal, ist das eigentlich nur eine Müllschmiedchenrechnung, weil die mussten das immer hin und her verrechnen mit den Jobcentern. Und wie gesagt, wir haben jetzt, sag ich mal, erfolgreich das geschafft, dass die Beschäftigten seit 1.7. alle umgewandelt werden als Gehaltsempfänger. Das sind keine Stundenlöhner mehr. Und somit haben die Beschäftigten praktisch 8 Tage eine weniger Arbeitsverpflichtung. Weil die kriegen praktisch ihre Feiertage, sag ich mal, ganz normal bezahlt. Und somit haben die praktisch auch jeden Monat ihr festes Einkommen. Und das Hauptproblem ist dabei auch noch, an der CFM zum Beispiel arbeiten 69 Nationen, verschiedene Nationen, Bürger mit Migrationshintergrund. An der Charité sind es bis 97. Ich wusste selber noch nicht bis heute, sag ich mal, dass es so viele Nationen gibt auf dieser Welt. Und das ist folgende, werden wir auch nicht, sag ich mal, von Verdi, sag ich mal, durchbrechen, weil du kriegst gar nicht, sag ich mal, 69 Nationen organisiert. Weil du müsstest ja alle Informationen, die du als Betriebsrat rausgibst, du müsstest ja 69 Dolmetscher bei der Betriebsversammlung haben, damit das jeder versteht. Du müsstest alle Flugblätter auf 69 Nationen umschreiben. Das schaffst du einfach nicht. Wir sind, sag ich mal, diesen Weg gegangen. Wir haben uns gedacht, wir müssen näher an die Beschäftigten rankommen. Und zum Beispiel die türkische Generation, die haben ja zum Beispiel keine Schulbildung oder so gehabt. Da haben wir einfach Folgendes gemacht. Wir haben Informationen von Flugblättern umgewandelt in Sprachnachrichten, haben die, sag ich mal, über Netzwerke verteilt, wo wir die Reinigungskräfte gebündelt haben, die organisiert waren. Und das spricht sich viel schneller rum. Und das kannst du viel schneller streuen, weil eine Sprachnachricht hören die sich viel schneller an am Handy und kommunizieren das auch untereinander. Und dadurch kriegen wir natürlich, sag ich mal, auch jetzt, sag ich mal, Bereiche organisiert, die vorher, sag ich mal, total weiß waren. Und wie gesagt, unsere Friedenspflicht ist jetzt geendet, sag ich mal, am 30.06.2019. Weil wir hatten ja damals eine schmutzige Zwischenlösung abschließen müssen, bis die privaten Anteilseigner, sag ich mal, die CFM verlassen. Die privaten Anteilseigner sind seit 01.01.2019 raus. Wir selber als Beschäftigte können jetzt nur noch feststellen, dass die Fluktuation noch schneller an Geschwindigkeit gewinnt. Weil der Arbeitgeber ist verpflichtet, seit 01.01.2019 die Beschäftigten unbefristet einzustellen. So, der Arbeitgeber kündigt aber die Beschäftigten innerhalb der Probezeit, wo wir als Betriebsräte raus sind. Da haben wir einfach kein Mitspracherecht. Und wie gesagt, wir haben dort Leute schon kommen und gehen sehen, die haben keinen Krankentag gehabt, die waren flexibel, sind eingesprungen, außen frei, die machen Überstunden, die werden einfach nicht entfristet. Und somit, sag ich mal, wird dieses Hamsterrad einfach, sag ich mal, mehr bewegt. Und somit, sag ich mal, sind die Leute immer gezwungen, irgendwo, sag ich mal, den Mund zu halten, sich nicht zu organisieren, ich schweige, sag ich mal, dem Vorgesetzten irgendwie irgendwelche Widerworte zu sagen oder so. Und das ist sehr schwer als Gewerkschaft, sag ich mal, auch das, sag ich mal, zu organisieren. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu der, generell zu der TFM noch sagen? Wie kam es eigentlich dazu, dass es so eine, also dass generell auch bei der Charité so eine Ausgliederungswelle oder so verschiedene Bereiche ausgegliedert wurden? Was ist der Hintergrund vielleicht da so ein bisschen? Also der dazu? Hintergrund war damals, die TFM wurde deswegen gegründet, weil ja der Senat damals sparen musste. Die Charité hat ja, sag ich mal, tiefrote Zahlen geschrieben gehabt. Und das ist ja folgendermaßen, das Land Berlin zum Beispiel müsste jährlich eigentlich, sag ich mal, 130 Millionen in die Infrastruktur, sag ich mal, investieren, in die Krankenhäuser. Das Land Berlin, sag ich mal, investiert von diesen 130 Millionen höchstens gerade mal 80%. Das kann sich jeder selber ausrechnen, dass das Land Berlin eigentlich, sag ich mal, ja nicht seinen Investitionsverpflichtungen, sag ich mal, nachkommt in den Krankenhäusern, sondern die Privaten investieren. Und das hat folgenden Hintergrund, da ist alles nur auf Maximierung, sag ich mal, ausgelegt und auf Gewinn. Und wie gesagt, da zählt nur der Umsatz. Kannst du vielleicht sagen, an welchem Punkt ihr jetzt gerade seid von einem Kampf? Du hast gesagt, die Friedenspflicht halt irgendwie ist geendet. Die Friedenspflicht ist jetzt geendet am 30.06.2019. Wir warten auf Signale des Arbeitgebers, ob er uns, sag mal, was unterbreitet, weil, wie gesagt, unsere Forderung ist von Anfang an klar gewesen. TVÖD für alle. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn, weil unsere Maßgabe ist, die Charité-Beschäftigten, sag ich mal, das ist unser Maßstab Und das kann nicht sein, dass Beschäftigte, wie gesagt, wir, sag ich mal, mit unseren 11 Euro über 1000 Euro brutto, sag ich mal, im Monat weniger verdienen. Und das ist ja, sag ich mal, der Vorreiter der Armut, weil der normale Lohn wäre eigentlich, sag ich mal, um eine Grundsicherung zu erreichen derzeit, wäre ein Mindestlohn von 12,63 Euro, sag ich mal, die Rede. Und wie gesagt, da sind wir als Beschäftigte voll drunter und das hast du da nach 45 Beitragsjahren mit 12,63 Euro hast du lediglich gerade mal die Grundsicherung. Und alles, was da drunter ist, ist Altersarmut. Du meinst ja auch, also es gab wahrscheinlich auch viele Aktionen, die ihr irgendwie auch gemacht habt. Also ich hatte das irgendwie bei LaborNet halt auch gesehen oder bei den Berichten, weil als ich das so von aus der Ferne so ein bisschen verfolgt habe. Wie war denn da so die Stimmung? Also wie hat das so angefangen? Wie habt ihr euch halt irgendwie, wie habt ihr die Taktik gebildet, irgendwie auf die Straße zu gehen oder halt irgendwie in den Krankenhäusern oder also, auf Arbeit selber irgendwie? Bis 2011 waren die Betriebsräte so im Schnitt alle so 100% freigestellt. Und bis 2018 auch noch. Und diese haben wir einfach 2018 durchbrochen, indem wir gesagt haben, wir machen keine 100%ige Freistellung der Betriebsräte mehr, wir machen 50%ige Freistellung. Weil der Freigestellte hat dann nämlich die Möglichkeit, den Rest von die 50 bis zu 100% sich jederzeit, sag mal, freizustellen, beim Arbeitgeber abzumelden und kann zusätzliche Betriebsratsarbeit machen. Und seit 2018 haben wir die Standorte praktisch belebt mit Sprechstunden vor Ort, wo die Beschäftigten auch die Sprechstunden aufsuchen. Wir sind viel aktiver im Betrieb unterwegs. Die Beschäftigten sprechen uns permanent an, wenn wir durch den Betrieb gehen. Mittlerweile ist es so, dass der Arbeitgeber selber uns schon anprangert. Wir sollen noch nicht so viel durch den Betrieb gehen, nicht so viel mit den Kollegen reden. Aber wie gesagt, wir lassen uns dort einfach nicht einschüchtern. Und weil, wie gesagt, wir können nicht, sag ich mal, die Scheuklappen hochmachen, wenn mich der Kollege XY anspricht, dann habe ich natürlich, sag ich mal, für den ein offenes Ohr und sage entweder, pass auf, komm hoch in die Sprechstunde oder mach einen Termin, sag ich mal, nach telefonischer Vereinbarung. Aber ich werde nicht an den Kollegen vorbeigehen, weil dazu haben wir uns, sag ich mal, zu sehr auf die Sicht gemacht. Und perspektivisch, wenn, also klar, ihr könnt ja wahrscheinlich jetzt noch gerade nicht so viel dazu sagen, was demnächst halt irgendwie stattfinden wird oder was für Sachen halt irgendwie folgen werden, auch im Betrieb. Aber vielleicht könnt ihr vielleicht so ein bisschen mal sagen, gibt es eine Vernetzung irgendwie mit anderen Kämpfen in Berlin? Wir sind vernetzt, sag ich mal, mit den Leuten von der CPGZ. Wir sind vernetzt mit den Leuten von Bombards. Wir sind vernetzt mit den Leuten von Vivantes. Wir haben sogar damals probiert, gemeinsame, sag ich mal, Arbeitskämpfe zu führen, Vivantes und CFM. Dies ist aber leider, sag ich mal, von der Gewerkschaftsbürokratie ausgebremst worden, weil denn wären wir damals 2017 und 2018 schlagkräftiger gewesen und hätten 60% der Krankenhausversorgung lahmgelegt in Berlin. Und das ist aber damals nicht politisch gewollt gewesen von Averdi. Und deswegen hat man diese Streiks und Arbeitskämpfe auch parallel aneinander vorbeilaufen lassen. Man hat uns in der ganzen Auseinandersetzung lediglich 2 Tage zusammen streiken lassen. Weil wir haben auch damals den Arbeitgeber überführt. Und das ist ja diese Perverse eigentlich an der ganzen Sache. Wenn wir zum Beispiel im Arbeitskampf sind, die CFM, macht die Vivantes Streikbruch für die CFM. Sprich zum Beispiel die Steri-Sachen etc. aufbereiten etc. Weil ohne OP-Besteck können sie keine OPs fahren. Und die haben ein internes Abkommen, Charité und Vivantes. Wenn irgendein Haus kämpft, helfen die sich untereinander aus. Kannst und das ist in unseren Augen Streikbruch. Kannst du vielleicht auch was zu den Aufgabenbereichen der CFM nochmal sagen? Also was fällt uns sozusagen in euren Arbeitsbereich sozusagen also ein? Also in der CFM werden alle nicht-medizinischen Dienstleistungen erbracht. Das fängt an von der Modulversorgung, von der Mullbinde bis zum Pflaster, vom Steri, vom OP-Besteck sterilisieren, von der Müllversorgung, Essenversorgung, die Patientenakten, die Betriebstechnik, alle nichtmedizinischen Dienstleistungen sind ausgegliedert worden, die Reinigung, die OP-Reinigung. Wir haben ja auch heute von der CPPZ zwei aktive Kolleginnen halt hier, die vielleicht auch noch später ein bisschen was dazu berichten können, oder auch, wenn ihr konkret irgendwie auch Ergänzungen habt, könnt ihr das gerne auch jetzt machen, wenn ihr wollt. Aber vielleicht mal so ein bisschen nochmal zum Eindruck. Du meinst ja gerade irgendwie, ihr habt jetzt eine Spaltung auch, die ihr innerhalb des Betriebes habt. Es gibt diese, du hast von so einer Dreiklassengesellschaft ja, gesprochen, richtig. Also auch rein von der Lohnpolitik halt her ja. irgendwie gefahren wird. Du meinst, ihr versucht die Beschäftigten, also eure Kollegen gezielt zu adressieren. Wie ist momentan der Stand vom Organisierungsgrad her? Könnt ihr irgendwie was sagen? Gibt es da so eher so ein, also jetzt auch nach dieser krummen Einigung, die es halt irgendwie gab, gibt's da eher, baut sich das eher ab, oder habt ihr eher so einen Eindruck, irgendwie es gewinnt erst noch an Fahrt auf, so dass halt eigentlich irgendwie, also dass auch der Arbeitgeber letztendlich oder die Chefs ja letztendlich auch ein bisschen mit dem Rücken an der Wand stehen? Also dazu kann ich sagen, wir haben in der CFM auch Austritte aus dem Unternehmen, weil Leute einfach psychisch kaputt gespielt wurden. Wir haben Leute, die von der CFM in die Charité gewechselt sind, weil sie dort einfach mehr verdienen. Wir haben Beschäftigte, die sind direkt zu Leiharbeitsunternehmen gegangen, weil Leiharbeitsfirmen praktisch, sag ich mal, der Beschäftigte, wenn er aus der CFM rausgeht und geht zum Leihunternehmen, verdient er dort, sag ich mal, 500 Euro brutto mehr. Und die Leihbude und die CFM nimmt ja die Leihbude und setzt den, sag ich mal, auch wieder in seinen Bereich drin. Und wie gesagt, das ist einfach pervers. Diese ganze Leiharbeit, sag ich mal, die sollte man eigentlich, sag ich mal, von vornherein verbieten. Weil Fachkräftemangel gibt es eigentlich gar nicht. Die Leute sind nur, sag ich mal, verkehrt irgendwo eingesetzt, beziehungsweise machen eigentlich nicht die Tätigkeiten, die sie eigentlich, sag ich mal, auch gelernt haben. Dieser Fachkräftemangel, bin ich der Meinung, ist einfach, sag ich mal, nur hausgemacht, das interne Problem. Und wie gesagt, wir haben Beschäftigte, wir haben 11 Euro Stundenlöhner, wir haben Beschäftigte, die verdienen ihre 13, 14 Euro, und dann gibt es, sag ich mal, noch die Leute, die den TVÖD natürlich verdienen. Die machen sich natürlich nicht krumm. Die hätten zum Beispiel, sag ich mal, jederzeit das Recht, mitzustreiken, die gestellten Kollegen. Die verlieren nicht mal einen Krümel daran, sag ich mal, mit rauszugehen. Also wenn es hochkommt, kommen zwei Hände voll bei uns mit raus. Weil die einfach satt sind und nicht dafür irgendwie noch für irgendwas kämpfen wollen. Du hast gerade ja schon angesprochen, Leiharbeit als Thema an sich irgendwie ein Riesenproblem. Nun sind ja die Kolleginnen der CPPZ halt irgendwie mit zum 1.1. werden wir zurückgeführt in den Mutterkonzern, also in die Charité selber. Vielleicht könnt ihr auch noch was dazu sagen. Thema Leiharbeit ist ja bei euch irgendwie auch eine Sache gewesen. Man konnte nicht direkt, man musste halt nach außen gehen, fordert den TVÖD, also letztendlich eine andere Entlohnung irgendwie. Aber es ging ja im Kern halt schon darum, gegen das Outsourcing selber und auch gegen diese Form der Leiharbeit oder die Leiharbeit selber irgendwie entgegenzugehen. Wie kommt es dazu, dass man halt irgendwie auch nicht direkt gegen solche Praxen halt irgendwie vorgehen kann, sondern halt eher, ja, sage ich mal, so Umwege so ein bisschen nehmen muss, auch in der gewerkschaftlichen Organisierung, in der Öffentlichkeitsarbeit? Wie kann man das umgehen? Also das Problem ist, du musst auch durchsetzungsfähig sein, wenn du wenig, sag mal, Mitglieder hast. Wichtig ist ja, sag ich mal, dass du erstmal vernünftige Strukturen, sag mal, im Betrieb aufbaust, und du musst ja auch als Betriebsrat in dem Sinne musst du auch Betriebsratsarbeit und Gewerkschaftsarbeit trennen. Und da gibt es sehr schnelle Vermischungen. Und da musst du eben, sag mal, auch sehr geradlinig sein, weil dafür wirst du, sag mal, auch vom Arbeitgeber gerne an den Pranger gestellt. Wir haben den Arbeitgeber 2017, 18 und 2011 sehr viel über Öffentlichkeitsarbeit an die Wand gespielt, weil das ist das Negativschlagzeilen mag kein Arbeitgeber. Und ich kann mich an Situationen erinnern, da stand die Charité, ich glaube, monatlich fast 14-tägig, sag ich mal, in der Presse irgendwo. Und nur darüber haben wir sie, sag ich mal, eigentlich, sag ich mal, auch irgendwo politisch kaputt gespielt. Du hast ja auch die Entlassung angesprochen. Gibt es perspektivisch irgendwie eine Form, halt irgendwie, wie man wie jetzt sozusagen diese Leiharbeitsverhältnisse, du hattest ja gesagt, das werden in der Probezeit irgendwie gibt es Kündigungen, aber gibt es halt auch den Versuch jetzt, bevor der Arbeitskampf bei euch richtig entbrennt und auch für die Forderung der Eingliederung halt irgendwie vielleicht auch auf dem Tisch liegt, eine Form jetzt schon zu sagen, na, man baut jetzt schon sozusagen die also CFM letztendlich runter, versucht Entlassungen halt irgendwie herbeizuführen oder forcierten Stellenabbau? Also was wir selber festgestellt haben ist, wir sind 2018 in die Betriebsratswahlen gestartet mit 3200 Beschäftigten. Wir haben momentan festgestellt, dass wir nur noch 2950 Beschäftigte sind. Und das Endresultat ist, es wird schon massiv Stellen abgebaut. Stellen werden ausgeschrieben, die werden gar nicht mehr neu besetzt. Die Stellenausschreibungen sind nur provokatorisch draußen. Nur damit sie, sagt man, ihren Verpflichtungen irgendwo nachkommen. Und die größere Hürde ist auch, gerade was die Beschäftigten mit Migrationshintergrund, sag ich mal, betrifft, an der CFM, an der Charité ist. Diese Leute, die wissen ja nicht, dass es ein deutsches Arbeitsrecht gibt. Die wissen ja nicht, wo ihre Rechte eigentlich sind. Die kennen ja nicht das Betriebsverfassungsgesetz. Wenn du die sagst, du musst dich beim Betriebsrat melden, dann gucken die dich an, wo muss ich mich melden? Ja, aber die Leute, wir sind doch, sag ich mal, die Interessenvertreter. Und das musst du den Leuten erstmal versuchen zu vermitteln und Kontakt aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, dann kommen die auch von ganz alleine. Und mittlerweile, sag ich mal, haben wir Flecken weiß gemacht und haben auch Mitglieder neu gewinnen können. Wir haben seit Januar 160 Neueintritte in der CFM. Und wie gesagt, also wir gehen für alle raus. Und man muss dazu sagen, wir haben auch eine Teppichfraktion. Das ist das Büromanagement, da arbeiten ungefähr 1200 Beschäftigte. Die kriegst du natürlich, sag mal, nicht organisiert. Dann verhandeln wir aber auch nicht, sag mal, für die mit. Weil die definitiv, sag mal, schon über 13, 14 Euro haben. Also das sind auch die Lohnunterschiede, ja, über die man dann, ja, halt auch dann, ja, spricht. Okay. Gibt es von euch vielleicht erstmal kurz Fragen zu ihm? Ja, mich würde nochmal interessieren, du hast gesagt, dass Verdi das so gelenkt hat, dass eure Arbeitskämpfe nicht gleichzeitig stattfinden. Ja. Kannst du nochmal sagen, wie haben die das denn vor euch begründet? Also, das läuft formal so ab. Du hast einen Verdi-Sekretär. Der Verdi-Sekretär muss beim Fachbereich, sag ich mal, einen Antrag stellen. Und der Fachbereich, sag ich mal, muss den dann durchreichen in die Bundesebene. Und wenn die Bundesebene sagt, ist nicht, oder der Fachbereich, sag ich mal, dann ist der Verdi-Sekretär, der ist eigentlich, sag ich mal, auch bloß ein kleiner Arbeitnehmer, ein ausführendes Lied. Mehr nicht. Da sind den Verdi-Sekretären einfach, sag ich mal. Bundesebene, sag ich mal, und Fachbereich, sag ich mal, Ebene, war das, sag ich mal, mehr oder weniger nicht gewollt, diese Arbeitskämpfe zu verzahnen. Bitte. Ich habe nur eine Frage, und zwar, warum, also ich habe das jetzt verstanden, aus Kostengründen quasi, wer wurde dieses CFM überhaupt gegründet? Richtig. Und wird es denn irgendwann eines Tages so sein, dass CFM und die Charité eins werden, oder sieht es schlecht aus? Also wir sind ja seit 01.01.2019 eine 100%ige Tochter, weil ja die Privaten raus sind. Wenn wir, sag mal, wieder in die Charité wollen, dann bräuchten wir einen 100%igen Organisationsgrad. Und dann würde der Lahm innerhalb von einer Woche, glaube mir, hätten wir, sag ich mal, ein TVÖD. Das ist die Krux an der ganzen Sache. Aber die kriegst du, sag ich mal, nicht durch. Wir können ja schon zufrieden sein, sag mal, wenn wir unsere 30% Orga-Grad, sag mal, erreichen. Weil wir haben gesagt, wir wollen auch die Leute, sag mal, hinter uns haben, wenn wir losgehen und kämpfen. Und wenn die Leute, sag mal, zu bequem sind, sag mal, ihren Arsch zu bewegen, aber, sag mal, auch maulen, weil sie eben, sag mal, die letzten 8 Jahre, sag mal, Lohnstillstand hatten, dann sagen wir als Tarifkommission, tut uns leid. Weil, wie gesagt, wir können nur das, sag ich mal, erkämpfen, was wir auch durchsetzen können. Und dann brauchen wir aber auch die Belegschaft, sag ich mal, hinter uns. Und nicht, dass die Belegschaft sagt, das geht mich nicht an, macht mal, ihr kriegt es ja eh. Hast du noch was zu den Reichtum? Ja. Alles gut, leg los. Willst du was zu den Abschlüssen sagen, die da vorher passiert sind? Du meinst ja bei einem Bericht, ein unzufriedenstellendes Ergebnis, aber hatten die 24-monatige Laufzeit oder hattet ihr jetzt zwei Abschlüsse, also so ein Austarif? Nein, also. Wir hatten 2011 den gesetzlichen Mindestlohn durchgekriegt mit 8,50 Euro. Und ich glaube, ein halbes Jahr später so haben sie den ja dann, sag mal, draußen, sag mal, durchgesetzt gehabt. Und diese 11 Euro, da wollten sie ja damals eine lange Laufzeit haben von 36 Monaten. Und da haben wir gesagt, das ist mit uns nicht zu machen, weil die CFM hat sich immer hingestellt und hat gesagt, wir haben ja eh kein Geld, wir können nicht bezahlen. Weil die haben ja uns ein Angebot damals gemacht, da war der Ist-Stand noch viel schlechter rückwärts gewesen. So, und die haben sich immer hingestellt und haben gesagt, die haben kein Geld. Und deswegen sind wir, sag ich mal, diesen Kompromiss damals eingegangen mit einer 18-monatigen Laufzeit, mit der schmutzigen Zwischenlösung, mit den 11 Euro, bis die privaten Anteilseigner raus sind. Und danach wollen wir, sag ich mal, den Step machen, TVED. Und das ist, sag ich mal, eine Frage, in welchem Step, sag ich mal, wir jetzt dorthin gehen. Und wie gesagt, also wir vermuten auch Herrn Stark, sollten wir das durchsetzen können, den TVED, wird definitiv, sag ich mal, der Kostenfaktor über die Befristeten, sag ich mal, abgeschmolzen, wie bei der CPPZ. Sprich, dass die Befristeten, sag ich mal, nicht entfristet werden. Und dadurch, sag ich mal, wird das abgeschmolzen, so kostenneutral wie möglich zu überführen. Das vermuten wir ganz stark. Dass da noch Stellen abgebaut werden. Dass da noch Stellen abgebaut werden, ja, definitiv. Und wie gesagt, ich selber kann sagen, in meinem Bereich hat ein Mitarbeiter aufgehört, die Stelle haben sie dreimal ausgeschrieben, da haben sich Kollegen drauf beworben, die werden ja nicht, sag ich mal, genommen. Obwohl es eine Betriebsvereinbarung gibt zum Beispiel, dass interne, sag mal, vorrangig bevorzugt werden als ein externe. Die werden gar nicht mehr besetzt, die Stellen. Und das hast du in allen Bereichen. Und wie gesagt, die 400 Leute, die kommen nicht umsonst, sag mal, irgendwo her. Verlängern. Kann man denn die Personaldecke, kann der nicht irgendwie festgeschrieben werden oder so, dass ihr irgendwie durch eine Betriebe Das Problem ist, da müsstest du erstmal Personalkennzahlen, sag mal, kriegen vom Arbeitgeber. Und die kriegen wir nicht. Die Besetzungs-BV, die gab es mal, die ist aber gekippt vom BAG. Mhm. Also das ist nicht mehr möglich, als Betriebsrat das zu machen. Bitte. Zu diesen Stellen habe ich nicht verstanden, warum werden die ausgestellt und letztendlich wird keiner genommen. Warum? Tja. Die bereiten sich auf das vor, was kommt. Die, ich vermute mal, die werden sich darauf vorbereiten, auf die große Auseinandersetzung, weil wir haben mittlerweile mitgekriegt, die stehen definitiv mit dem Rücken an der Wand. Und ich glaube, wenn wir erstmal losgehen, dann stehen die hinter der Wand. Weil die rechnen nicht damit, dass wir mittlerweile Bereiche so gut organisiert haben. Da denken die nicht dran. Und wir haben zum Beispiel 2018 durchgekriegt bei einem Streiktag. Da konnten wir einmalig den ganzen OP-Bereich, die Reinigung im Virchow-Klinikum lahmlegen. Die konnten keine OPs mehr fahren. Und gerade mit OPs verdient ein Krankenhaus Geld. Weil es ist, sag ich mal, nichts anderes, sag ich mal, wie Arbeit am Fließband. Und darüber verdienen die Geld. Und wenn die OP-Reinigungskräfte, sag mal, draußen sind, dann können die OPs zumachen. Fertig. Selbst wenn die Leitwarten streiken würden zum Beispiel, dann müssten die das ganze Krankenhaus evakuieren. Weil die Versorgung ist nicht mehr gewährleistet. Ich würde die Krankenhausfinanzierung mal noch kurz ergänzen zum Verständnis. Früher war ja alles besser, also auch die Krankenversicherung und die Krankenhausfinanzierung. Da gab es ja dieses Modell, nee, das ist ja jetzt. Da gab es also quasi die Vollfinanzierung. Alles, was du gemacht hast, hast du bezahlt bekommen. Und dann konntest du Rechnung stellen der Krankenkasse und die musste zahlen. Das heißt, es war kein Problem, die Mitarbeiter auch vernünftig zu bezahlen. Dann ist das Fallpauschalensystem eingeführt worden nach australischem Vorbild. In Australien war es nicht so krass wie bei uns und ist auch dort wieder abgeschafft worden, aber in Deutschland hat das geil funktioniert. Und deswegen kam das halt und da wurden die Krankenhäuser zum Sparen quasi verdonnert, weil einfach ein wirtschaftlicher Zwang dahinter war. Sie haben nicht mehr alles, was sie machen, bezahlt bekommen, sondern nur noch halt pauschal. Und da Menschen ja unterschiedlich sind, steht ja auch wieder Müsli-Packung immer drauf, ne? Naturprodukte unterliegen biologischen Schwankungen, ist ja bei Menschen nicht anders. Und so ist das dann. Es ist auch festgeschrieben worden, dass die Kommune oder das Land einen Teil der Finanzierung trägt über die Investitionen, die du erwähnt hast. Quasi alles, was an Infrastrukturkosten anfällt, also die Gebäude, die technische Ausrüstung, solche Geschichten, Telekommunikation, sowas zahlt eigentlich voll das Land. Und alles, was mit der Krankenversorgung zu tun hat, sprich das Personal, die Verbrauchsgüter, Verbände, Spritzen, so Geschichten, OP-Besteck letzten Endes, zahlt die Krankenkasse über dieses Fallpauschalensystem. Wenn jetzt das Land seine Investitionsverpflichtungen, die es per Gesetz gibt, die aber leider nicht einklagbar sind direkt, nicht nachkommt, ist das Krankenhaus gezwungen, von der anderen Stelle, sprich am Personal, Kohle zu nehmen für die Investition, damit überhaupt noch die Gebäude stehen bleiben. Und das ist halt das Problem, ne? Also, und da müssen Sie sich halt überlegen, wo holen Sie die Kohle her? Und ein Weg ist halt Tarifflucht, deswegen diese große Outsourcing-Welle. Und an der Charité sind wir, glaube ich, mittlerweile 13 Töchter. Ja. Ja, das dazu. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht gesagt, dass das Outsourcing dort irgendwann mal ein Ende hat. Nee, das ist systematisch so gewollt. Ne? Das ist so gewollt. Ja, ist gesetzlich festgelegt. Und wie gesagt, ich meine, wir selber, sag ich mal, sehen es ja als Beispiel, wie der Herr Müller zum Beispiel sagt auf dem Arbeitnehmerempfang, wir müssen Tarifbindung fördern. Da ist ein Betrieb, der hat einen Tarifvertrag erkämpft. Die Politik, sag ich mal, interessiert sich einen Scheißdreck dafür. Und deswegen, also, wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Wer war mit dabei? Die Linkspartei. Meine Frage passt ganz gut zu diesen 13 Töchtern. Wie reagieren denn so die anderen beschäftigten Gruppen, wenn ihr jetzt zum Beispiel rausgeht? Also meinst du jetzt zu CPPZ, habt ihr irgendwie gute Kontakte, aber was sagen zum Beispiel so die Festangestellten oder was sagen die Ärzte oder ich weiß nicht, wer da sonst noch so alles im Krankenhaus hat? Also wir haben eigentlich eine breite Unterstützung und die befürworten auch, sag ich, bei unserem Tarifkampf. Wir lassen auch mittlerweile die Betriebsgruppentreffen von der Betriebsgruppe Charité und von der CFM synchron laufen. Sprich, wir haben die hier bündelt, damit praktisch, sag ich mal, auch Arbeitskämpfe hier, sag ich mal, vernetzt werden können. Beziehungsweise wir dann auch unterm Strich aufgerufen werden können, sag ich mal, zum Soli-Streik. Mhm. Das Problem ist nur in Deutschland, ein Soli-Streik muss immer geringer sein als der Hauptstreik. Ansonsten kann der Arbeitgeber den immer angreifen. Was meinst du mit geringer? Der Hauptstreik, nehmen wir mal an, die Charité geht raus wegen der Pflege. Kann die Charité in der CFM zum Beispiel aufrufen zum Soli-Streik. Das heißt, es dürften nicht mehr Beschäftigte von der CFM draußen sein als von der Charité. Sprich, der Hauptstreik ist ja die Charité. Aber die CFM könnte zum Beispiel, sag ich mal, zum Soli-Streik aufgerufen werden. Genauso könnte auch die CPPZ zum Soli-Streik aufgerufen werden. Kostet der Gewerkschaft aber auch Streikgelder. Ne? Richtig. Je mehr ausgehen, desto teurer wird es. Wie gesagt, wir haben 2017, 18 zweimal gemacht. Wir haben zweimal Arbeitskämpfe aus dem laufenden Betrieb aufgerufen. Damit hat der Arbeitgeber überhaupt nicht gerechnet. Da hat dann plötzlich alle stillgestanden teilweise. Weil man muss sich das so vorstellen, wir sind ja auf drei Standorte verteilt und plötzlich, sag ich mal, geht ein Streikaufruf, sag ich mal, gegen 10 Uhr raus und 200 Beschäftigte, sag ich mal, verlassen die Arbeitsplätze. Da war dann natürlich das Chaos groß. Und der Arbeitgeber, und wie gesagt, das nächste Problem ist ja, jetzt ist es ja durch, der Arbeitgeber darf ja Streikbruchprämien so ja zahlen. So. Wie pervers ist das denn? Da frage ich mich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mhm. Weil einerseits sollen Tarifverträge erkämpft werden, andererseits werden Streikbruchprämien zugelassen. Gab es noch Nachfragen? Ich hatte nämlich noch eine Nachfrage, und zwar, ihr meintet ja, euer Organisierungsgrad gerade, ihr seid froh, wenn ihr die 30% halt irgendwie auch habt. Wer sind denn die Adressaten in eurer momentanen Situation von eurem Tarifkampf? Also sind es hauptsächlich Politiker? Guckt ihr, dass ihr eher nach innen stärkt? Also wer sind die Adressaten momentan? Also die Adressaten, sag ich mal, das ist nach wie vor die Politik. Wir sind auch im Hintergrund sehr aktiv, sag ich mal. Wie überall, wo die Politik eigentlich ist, schlagen wir auf. Wir stoßen die Politik immer auf ihre Probleme drauf hin. Selbst der Herr Müller hat schon damals 2018 unter Verfolgungswahn gelitten, weil überall, wo der war, waren wir auch. Und das kann man ganz einfach machen, wenn man so einen politischen Druck, sag ich mal, erzeugen will und die Leute, sag ich mal, tagtäglich an diese Probleme dran erinnern will, dann meldet man sich einfach bei irgendeiner Partei auf ein Newsletter an, dann kriegst du, sag ich mal, immer diesen Newsletter und dann siehst du immer, wo die Politik eigentlich auftritt. Und da müsst ihr, sag ich mal, praktisch hingehen, sag ich mal, und immer, sag ich mal, den Leuten diese Probleme vor Augen halten. Und wie gesagt, der hat schon Verfolgungswahn damals gehabt am Bahnhof Tor. Mittlerweile bin ich auf einer schwarzen Liste. Ich muss mir mal eine neue E-Mail-Adresse zulegen. Aber wie gesagt, auch am Freitag zum Beispiel werden wir an der Urania. Da wird sich der Herr Müller auch wieder feiern lassen und der Herr Einhäupel, weil die CFM mit Sparmodell und die ganzen Töchter ist ja Einhäupel sein Projekt. Und da werden wir den Herrn Müller und den Einhäupel, sag ich mal, auch wieder beuteln an der Urania. Was ist das für ein Anlass, kannst du sagen? Der Anlass ist, die haben irgendeine Entscheidung über eine Exzellenzstrategie zur Verkündung und ab 14 Uhr ist an der Urania 17 zum Protest aufgerufen. Und ich habe durch Zufall auch einen Link gekriegt, wo ich mich angemeldet habe. Und ich habe sogar eine Einladung gekriegt und den Herrn Werk wieder beutel. Damit muss er einfach mal leben. Weil 13 Jahre Tarifflucht ist ja noch. Habt ihr noch Nachfragen vielleicht, die ihr noch stellen wollt? Ich habe noch ganz kurz von der CPPZ. Ihr seid die Physiotherapeutin an der Charité. Und vielleicht noch ein, zwei Sätze, was ihr macht und wie euer Kampf liegt. Ein, zwei Sätze, was wir machen. Das wird ein langer Satz. Ich versuch's mal ganz kurz. Also wir existieren als Tochterfirma, also erstmal nicht nur Physios, sondern auch Ergos, Masseure und Anmeldekräfte, allerdings auch Justiziare. Wir sind noch nicht ganz so lange auf dem Markt wie die CFM. Wir wurden auch später outgesourced, auch prekäre Beschäftigung, Lohndumping, Tarifluftgeschichten, sachbundlose Befristung. Gewährt haben wir uns auch erst viel später als die CFM. Wir haben mit dem Betriebsrat erst angefangen Ende 15. Und in diesem Jahr haben wir den Betriebsrat schon, das ist also noch 4 Jahre Karriere im Kampf. Rasant. Ja, rasant. Was haben wir noch gemacht? Natürlich TKGW, das Tarifkommission, Tarifkampf aufgenommen, vorher den Orga-Grad erhöht, mindestens 30%. Aktuell sind wir, zu Spitzenzeiten waren wir weit über 40, haben die Pflege sogar überflügelt. Also im Streik kommt immer noch mal ein Boost. Dann der WR macht natürlich nicht, also Outsourcing ist vom Grund auf eine teure Geschichte, der WR sollte sich da nicht zurückhalten, da auch ordentlich mitzuspielen und Widerstand reinzubringen und dem Arbeitgeber das System nicht besonders schmackhaft zu machen, als es eh schon ist. Und politisch haben wir das ähnlich gemacht wie ihr, vor allem im Arbeitskampf hat man ja genug Zeit. Und da kann man ja überall, wo die netten hohen Herrschaften auftreten, immer noch mal ein paar Sätze dazu sagen. So. Und letzten Endes mit Erfolg. Also ja. Die Politik hat jetzt ja unsere Rückführung beschlossen. Wir gehen also alle zum 1.1. im kommenden Jahr zurück in die Charité. Ähnliches Personalabbausystem wie bei euch, nur nicht mehr ganz so offen. Das mit den Befristungen haben wir denen verboten. Es waren jetzt nur 2 bis 3 Leute, die nicht entfristet wurden. Der Rest wird jetzt tatsächlich entfristet. Das heißt, alle, die da sind und sogar mehr als früher outgesourced wurden, gehen jetzt zurück an die Charité. Und was sie machen, ist, viele Stellen jetzt wieder mit Leiharbeitnehmern zu besetzen, weil die können sie einfach dann abbestellen zum 31.12. und fertig. Ja, das ist so in aller Kürze unsere Geschichte. Das war eine dass es halt irgendwie klar benannt werden muss, mit wem der Vertrag geschlossen wird irgendwie. Ja, vielleicht eine Ebene, die ich vergessen habe. Ja, also individualrechtlich gehen wir natürlich auch vor. Man kann ja auch das Konstrukt bilden, auch in aller Kürze, unter Auslassung sämtlicher Details. Dass man sagt, so eine Tochterfirma macht nichts anderes als eine interne, konzerninterne Personalverleihung. Ne? Also die Leute machen ja die gleiche Tätigkeit im Krankenhaus unter Zusammenspiel mit den anderen Berufsgruppen, die nicht outgesourced sind, wie vorher auch. Das ist nichts anderes als Leiharbeit, in dem Fall illegal, weil spätestens seit die ARG, also Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-Novelle, kam, muss das speziell gekennzeichnet werden, also nochmal strenger als es vorher der Fall war, unter anderem im Arbeitsvertrag, und das fehlt auf jeden Fall. Ihr habt eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis, bei uns wäre die zum Beispiel auch nicht da. Auch dann ist es schon illegal, wenn die amtliche Erlaubnis nicht da ist. Und da gibt es aktuell schon eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung bei uns. Man munkelt, das wäre der eigentliche Grund der Rückführung. Das werden wir sehen, wie die Gerichte das dann werten. Wir haben einen vergleichbaren Fall bei einer Physiotherapeutin in Baden-Württemberg, die hat das genauso gemacht, in einer ähnlichen Konstruktion. Und die war über 2 Instanzen erfolgreich. Und dort war allein das der Grund für eine Rückführung. Ja, das zum Thema Arbeitnehmerüberlassung in aller Kürze. Ja, wir sind ja auch, wir machen diesen Abend ja auch nicht nur irgendwie, um heute eine frontale Veranstaltung irgendwie zu machen. Wir würden eine kleine Pause machen und würden nochmal auch hier zurückkommen. Nicht ganz so formal, um auch nochmal ein Gespräch halt irgendwie, auch, wenn ihr direkte Fragen habt, auch an uns oder an den Kollegen hier, kommt gerne auf uns hier zu.